Erster, er sagte zu mir, dass ich diese Schriftrolle essen und danach zum Volk Israel gehen solle, um zu ihnen zu sprechen. Zweiter, deshalb öffnete ich meinen Mund, damit er mir die Schriftrolle zu essen geben konnte. Dritter, er befahl mir, meinen Bauch mit dieser Rolle zu füllen, und als ich sie aß, schmeckte sie in meinem Mund so süß wie Honig. Vierter, danach forderte er mich auf, zum Volk Israel zu gehen und ihnen genau die Worte zu sagen, die er mir gegeben hatte. Fünfter, ich wurde nämlich nicht zu einem fremden Volk mit einer schwierigen Sprache gesandt, sondern direkt zum Haus Israel. Sechster, es sind keine fernen Völker, deren Sprache ich nicht verstehen könnte, denn das Volk Israel kann meine Worte sehr wohl verstehen. Siebter, aber das Volk Israel wird nicht auf dich hören wollen, weil sie auch nicht auf mich hören, da sie alle sehr stur und eigensinnig sind. Achter, deshalb werde ich dein Gesicht genauso hart machen wie ihres, damit du ihrer Sturheit mutig entgegentreten kannst. Neunter, ich mache deine Stirn so hart wie einen Diamanten, damit du keine Angst vor diesem widerspenstigen Volk haben musst. Zehnter, er sagte weiter zu mir, dass ich alle seine Worte aufmerksam hören und sie mir tief in mein Herz einprägen solle. Elfter, danach sollte ich zu den Gefangenen meines Volkes gehen und ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr, egal ob sie zuhören oder nicht. Zwölfter, dann hob mich der Geist empor, während ich hinter mir ein lautes Getöse hörte, als sich die Herrlichkeit Gottes von ihrem Ort erhob. Dreizehnter, ich hörte das Rauschen der Flügel der Lebewesen, die einander berührten, und gleichzeitig das laute Rollen der Räder wie bei einem Erdbeben. Vierzehnter, der Geist führte mich fort, während ich innerlich sehr aufgewühlt war, weil die Hand des Herrn schwer auf mir lastete. Fünfzehnter, so kam ich zu den Gefangenen nach Tel Abib am Fluss Kebar und saß dort 7 Tage lang völlig erschüttert mitten unter ihnen. Sechzehnter, nachdem diese 7 Tage vergangen waren, sprach der Herr erneut zu mir und gab mir eine wichtige Nachricht. Siebzehnter, er sagte, Menschensohn, ich habe dich als Wächter für Israel eingesetzt, damit du sie in meinem Namen warnst, wenn du ein Wort von mir hörst. 18. Wenn ich einem bösen Menschen mit dem Tod drohe und du ihn nicht warnst, wird er wegen seiner Schuld sterben, aber ich werde dich dafür verantwortlich machen. 19. Wenn du den bösen Menschen jedoch gewarnt hast und er sich trotzdem nicht ändert, wird er sterben, aber du hast dein eigenes Leben gerettet. 20. Wenn ein gerechter Mensch sich vom Guten abwendet und ich ihn prüfe, wird er sterben, falls du ihn nicht vor seiner Sünde gewarnt hast. 21. Falls du den Gerechten aber warnst und er deshalb nicht sündigt, wird er am Leben bleiben, und auch du hast deine Pflicht erfüllt. 22. Dort kam die Kraft des Herrn über mich, und er befahl mir, in die Ebene hinauszugehen, damit er dort mit mir sprechen könne. 23. Ich ging in die Ebene hinaus und sah dort die Herrlichkeit des Herrn, genau wie ich sie am Fluss Kebar gesehen hatte, woraufhin ich mich tief zu Boden warf. 24. Dann kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, bevor er mir befahl, mich in meinem Haus einzuschließen. 25. Er erklärte mir, dass man mich mit Seilen fesseln würde, so dass ich nicht mehr frei unter den Menschen umhergehen könnte. 26. Zudem wollte er meine Zunge am Gaumen festkleben lassen, damit ich schweige und dieses widerspenstige Volk nicht mehr warnen kann. 27. Nur wenn ich wieder zu dir spreche, werde ich deinen Mund öffnen, damit du ihnen meine Botschaft verkündest, egal ob sie darauf hören oder nicht.